Ja, dann erstmal herzlich willkommen zur heutigen Veranstaltung Antifaschistischer Widerstand in Berlin-Wedding 1933 bis 1945. Wir haben heute unübertrieben, glaube ich, eine Koryphäe eingeladen, einen Historiker, ehemaliger stellvertretender Leiter der Gedenkstätte Deutscher Widerstand, der sich intensiv mit antifaschistischem Widerstand in all seinen, sage ich mal, pluralen Ausformungen in den verschiedenen Bezirken befasst hat. Und aber zuallererst, bevor ich jetzt, sage ich mal, nonchalant übergleite Richtung Vortrag, möchte ich euch auch auf jeden Fall auch herzlich willkommen heißen im Kiezhaus Agnes Reinhold. Wer ist denn heute zum ersten Mal hier? Viele. Super, dass ihr da seid. Wir freuen uns sehr. Das ist ja ein soziales Projekt, möchte ich das jetzt mal ein bisschen vereinfacht formulieren, welches wir seit knapp 2 Jahren aufbauen, was seit September letzten Jahres auch tatsächlich eine räumliche Entsprechung hier gefunden hat, was getragen wird von verschiedenen Einzelpersonen, von verschiedenen Initiativen und Organisationen. Und eine der Organisationen, die heute diese Veranstaltung macht, ist die Stadtteilgruppe Hände weg vom Wedding, die seit 2012 hier im Kiez zum Beispiel zum Thema Racial Profiling oder Alltagsdiskriminierung, steigende Mieten, Zwangsräumungen und viele andere Widersprüche des kapitalistischen Systems aufgreift und hier versucht, Nachbarinnen und Nachbarn zu organisieren. Und aus diesem Kontext heraus haben wir mit vielen anderen Initiativen und Einzelpersonen dieses Projekt gegründet, was natürlich Raum geben soll für, wie nennt es, eine revolutionäre Stadtteilarbeit von unten, eben sich gemeinsam auch empowern, gemeinsam auch zu wehren gegen steigende Mieten, gegen Zwangsräumungen, gegen rassistische Polizeikontrollen und viele mehr. Und als Arbeitskampfkommission, das heißt, ein Teil von Hände weg vom Wedding befasst sich mit Arbeitskämpfen, zum Beispiel in Hostel- und Gastrobetrieben. Wir hatten eine Veranstaltung zum Virchow-Klinikum gehabt, zum Thema Outsourcing und vielen anderen Bereichen. Und heute haben wir eine Veranstaltung eben zum antifaschistischen Widerstand. Und genau, erstmal herzlich willkommen, Hans-Rainer Sandfoss, für die Veranstaltung. Genau, wir freuen uns heute sehr. Wichtig ist, glaube ich, nur mal vorab zu sagen, wir befassen uns ja auch schon, oder ihr befasst euch vielleicht auch individuell schon seit langer Zeit mit dem Roten Wedding, wie er genannt wird. Das ist natürlich ein Ruf, der auch durchaus zu Recht natürlich diesem Stadtteil, damals auch Bezirk, zu Recht angelastet wurde. Nämlich, dass es hier eine sehr hohe Organisationsrate von Arbeiterinnenorganisierung gab. Es gab organisierte Frauen, es gab viele andere organisierte Menschen hier in diesem Kiez, sei es aus der KPD, also der Kommunistischen Partei Deutschlands, aus der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands, aus der Gewerkschaften, aus syndikalistischen Zusammenhängen und aus vielen, vielen anderen Zusammenhängen gab es hier eine starke Arbeiterinnenbewegung, die sich halt den aufkommenden Faschismus und damit natürlich auch dem Straßenterror, zum Beispiel der SA, hier in den Weg stellte. Wir möchten heute noch mal ein bisschen schauen, gerade auch ein bisschen lokal fokussiert, was hier eigentlich im Kiez, um dieses Kiezhaus herum, tatsächlich für Organisationen, für aktive Personen gab, die nicht nur ins Exil getrieben wurden durch die Faschisten, sondern auch ermordet wurden, die in Konzentrationslagern umgekommen sind, die extra illegal hingerichtet wurden auf der Straße im Rahmen von Straßenterror durch die SA und anderen faschistischen Schlägerbanden. Und genau, da möchte ich jetzt sozusagen das Wort an dich, Hans-Rainer, übergeben, dass du uns einen Blick mal vielleicht gibst, was eigentlich hier konkret in den Kiez rund um Friedrich-Ebert-Siedlung, Müllerstraße, Leopoldplatz, auch vielleicht hier in der Afrikanischen Straße, eigentlich für Traditionen von antifaschistischem Widerstand sind. Ja, also ich habe vorneweg gesagt, dass ich mich freue, hier zu bin und vor allen Dingen, dass sehr viele junge Leute da sind. Denn die Historiker arbeiten ja nicht in erster Linie für die Aufklärung der älteren Generation, sondern gerade auch sind sie bemüht, das, was als historisches, positives Erbe in unserer Geschichte da ist und hier im Wedding eben Geschichte der Arbeiterbewegung, an die weitere Generation weiterzugeben. Ich habe für nachher ist das, weil ich das vorher immer nicht so gerne mache, schon eine Broschüre verteilen, habe ich hier Weddinger Bände zum Widerstand mitgebracht. Wenn sie nicht reichen, können wir immer welche nachschieben. Die Gedenkstätte gibt das kostenlos ab. Ich kann auch nicht, um es mal so zu sagen, dieses ganze Buch hier referieren, das wäre furchtbar natürlich und das erschlägt auch, sondern ich greife so ein paar Sachen raus und hoffe, der eine oder die andere findet Interesse daran und liest dann nach. Also das wäre zumindest mein Wunsch. Vielleicht zum Biografischen kurz vorneweg. Ich bin also wirklich alter Weddinger, wenn ich auch jetzt nun seit 1987 in Schöneberg wohne. Aber ich bin im RVK geboren, ist nicht weit von hier, Fennstraße, Teglerstraße aufgewachsen, zur Schule gegangen, Lütticher Straße, habe ich Abitur gemacht. Und als ich dann Familienvater war, habe ich hier um die Ecke gewohnt, Torestraße 25i. Und dann zogen wir nachher in die Müllerstraße, in die Friedrich-Ebert-Siedlung, in die Müllerstraße 96. Und das war für mich dann später ein Aha-Erlebnis, als ich feststellte, Ausgerechnet in dem Haus, wo ich jetzt wohne, Müllerstraße 96, war die Zentrale einer der wichtigsten Weddinger Widerstandsgruppen. Also das ist schon ein eigenartiges Gefühl gewesen. Ich habe dann in der Gedenkstätte Deutscher Widerstand, wo ich als einfacher Referent vor Jugendgruppen angefangen habe, dann den Vorschlag gemacht, eine Schriftenreihe zu machen über den Widerstand in Berlin. Das lag daran, dass mir die Lehrer, wenn ich von damals rede, meine ich die 1970er Jahre, Lehrer gesagt haben, es wird immer schwieriger für sie, die NS-Zeit den Schülern nahe zu bringen und es wäre besser, man knüpft das irgendwie so ein bisschen ans Wohnumfeld an und an den Kiez, den sie kennen. Und dann habe ich natürlich gedacht, ach, na ja, fängst du mit dem Bezirk an, den du am besten kennst, ist der Wedding. Und da habe ich mir erstmal ein paar anständige warme Ohren eingefangen. Das erste Bändchen, das ist also der Wedding, 1983 erschienen, hieß Widerstand in einem Arbeiterbezirk. Eine schöne, wenn man sagt, 2003, 20 Jahre später sieht das Ding dann so aus. Es war nämlich für Westberliner sehr schwer zu verkraften, nicht für alle, aber für einen Teil der Westberliner, sehr schwer zu verkraften, überhaupt etwas Positives über Kommunisten zu erfahren. Ja, es war ja noch die Zeit des Kalten Krieges, der Konfrontation West-Ost. Und dann kommt da einer und schreibt etwas über kommunistische Widerstandskämpfer und dann noch mit dem Ansatz zu sagen, Weddinger, ihr könnt stolz auf eure Vergangenheit sein. Denn das war zu meiner Zeit, als ich so alt war, also wie Sie, war das immer den Weddingern so ein bisschen unangenehm. Also der rote Wedding und da wollte man eigentlich, man wollte auch etabliert sein und bürgerlich sein und so weiter. Und dann kommt einer und sagt, also seid doch mal stolz auf eure Vergangenheit. Also das hat etwas befremdet und der Text war auch nicht sofort in der Verwaltung gleich durchzusetzen. Aber es funktionierte nachher doch durch Einsatz der Bezirksbürgermeisterin von Wedding, Erika Hess. Und durch den Einsatz von Professor Steinbach von der Gedenkstätte Deutscher Widerstand ist das dann durchgeboxt worden. Und wieder die Prognosen derjenigen, die gesagt haben, wer interessiert sich denn hier in dem Falle für unbekannte Arbeiter aus dem Wedding, wer interessiert sich denn dafür, waren wir von dieser ersten Broschüre nach einem halben Jahr waren 20.000 Exemplare weg. Das ist also eine Sache, da hat keiner mit gerechnet, ich auch nicht. Also es stieß offensichtlich doch auf Interesse, dass man sich mit einfachen Menschen beschäftigen kann. Und es war für dann gewissermaßen der Durchbruch, diese Schriftenreihe fortzusetzen. Inzwischen haben wir 14 Bände. Alle 20 Bezirke sind porträtiert. Wer von Ihnen Interesse hat, kann das an der Gedenkstätte kostenlos abholen als Buch. Aber wer das lieber über das Internet runterladen will, der kann das also auch über die Internetseiten der Gedenkstätte Deutscher Widerstand sich reinziehen, wer sich also, weiß ich, für den Prenzlauer Berg oder Friedrichshain interessiert. Ich habe im Laufe dieser Jahre für dieses Projekt 500 Berliner interviewt. Und ich muss sagen, ich hätte mich natürlich an das Riesending überhaupt nicht rangewagt. Es war ja Anfang der 80er Jahre, da waren Berlin ja noch geteilt und ich bin natürlich davon ausgegangen, na ja, nimmst du dir 10, 20 Jahre vor, dann hast du die Westberliner Bezirke alle. Wenn ich gewusst hätte, dass im Jahr 89 die Mauer fällt und dann auch noch die Ostberliner Bezirke hinzukommen, hätte ich mich wahrscheinlich vor Angst im Tiergarten versteckt. Aber so ist es manchmal, dass dann man unverhofft zu einer Sache kommt, die man eigentlich gar nicht so beabsichtigt hat. Und nach der Wende war das Erste, was ich gemacht habe nach dem Fall der Mauer, dass ich mit einem Tonband rübergegangen bin nach Ostberlin, habe Interviews gemacht mit Kommunisten, die früher in Westberlin gewohnt haben, nicht zuletzt Weddinger. Und das ist dann in diese Neuauflage von 2003 eingeflossen. Und das sind also sehr viele Zeitzeugenberichte drin. Und ich finde immer, das macht das die ganze Sache auch authentischer und lebendiger sowieso. Was ich von Anfang an gemacht habe, ist die politische und soziale Vielfalt und politische Breite darzustellen des Widerstandes. Also ich habe das abgelehnt, irgendwelche Gruppen auszuschließen. Ich sagte ja schon, West-Berlin mochte die Kommunisten nicht, in Ost-Berlin mochte man die Sozialdemokraten nicht, die Katholiken mochten die Zeugen Jehovas nicht, die Zeugen Jehovas mochten die Katholiken nicht. Aber da habe ich keine Rücksicht, sondern habe alles dargestellt und mich bemüht zu zeigen, es hat in allen Gruppen Widerstand gegeben, unterschiedlichen Charakters natürlich, aber es gab etwas und man sollte sich durchaus daran erinnern. Was macht nun den Weddinger Widerstand aus? Er ist, wenn man in verschiedene Bezirke kommt, so nach Kreuzberg beispielsweise und ich referiere da, dann wird immer gesagt, was ist denn das Besondere an Kreuzberg? Was zeichnet den Kreuzberger Widerstand gegenüber den anderen Widerstands Tendenzen in anderen Bezirken aus. So einfach kann man es sich nicht machen, denn es gibt erstmal Gemeinsamkeiten. Die Gemeinsamkeit besteht in den sozialen Strukturen, also die Bezirke Friedrichshain, Neukölln, Lichtenberg, Prenzlauer Berg und Wedding. Und vom Kreuzberg muss man sagen, der Teil SO36, eine reine Arbeitergegend. Die haben schon Gemeinsamkeiten, die sie prägen. Und zwar waren, das muss man immer wieder betonen, weil auch heute leider manche mit dem Widerstand Stauffenberg verbinden und Kirchenpersönlichkeiten, die ich nicht abwerten will, aber diejenigen, die als erste Widerstand geleistet haben und massenhaft Widerstand geleistet haben, die kamen aus der Arbeiterbewegung. Und wichtig ist in dem Zusammenhang darauf hinzuweisen, dass es nicht allein KPD und SPD waren, die in Berlin sehr stark waren, sondern es etwas gab, was wir heute nicht mehr so kennen, nämlich sozialistische, linkssozialistische Gruppen, die eben nicht sein wollten wie SPD und KPD, die unabhängige linke Gruppen waren, meistens an der Rätebewegung orientiert, also an der Selbstverwaltung und Selbstherrschaft der Arbeiterschaft. Die hießen Anarchosyndikalisten oder Leninbund. Oder sie hießen, wie im Falle hier einer der prominentesten Weddinger Gruppen, die Gruppe Funke. Und die hatte hier ihre Hochburg im afrikanischen Viertel, wenn ich mal so sagen darf. Das war das Wichtige, was man auch, wer von Ihnen sich vielleicht noch nicht mit dem Widerstand beschäftigt hat, das ist eigentlich eines der wichtigsten Merkmale, darauf hinzuweisen, aus der Arbeiterbewegung kam der früheste, der erste und der längste Widerstand, den es in Deutschland gegeben hat. Und die meisten Verurteilten, Verhafteten, Gefolterten, Toten kamen auch aus dieser Richtung. Wogegen kämpften nur die verschiedenen Tendenzen der Arbeiterbewegung an? Das waren einmal, dass sie gegen die Diktatur waren, dann gegen die ideologische Manipulation durch den nationalsozialistischen Staat, dann gegen die Kriegsvorbereitungen. Den Kriegskurs haben sie eindeutig immer abgelehnt. Die Arbeiterbewegung war gegen den Krieg. Und sie war gegen den Antisemitismus und sie war vor allen Dingen antimilitaristisch, Aufrüstung und so weiter. Und da ist der größte Unterschied zum bürgerlichen Widerstand. Soweit es überhaupt bürgerlichen Widerstand am Anfang gegeben hat, war er meistens in den Kirchen. Und dieser bürgerliche Widerstand, der sich in den Kirchen äußerte, war nicht ein Generalangriff auf das System des Nationalsozialismus und der Diktatur, sondern es war eine Abwehr des Versuchs der Gleichschaltung, also die Kirchen zu vereinnahmen in die nationalsozialistische Ideologie. Aber die Kirchenopposition waren kein Angriff auf den Nationalsozialismus. Im Gegenteil, das Bürgertum stand zu 90% an der Seite Adolf Hitlers. Sie billigte das Streben nach einer Großmacht. Sie billigte den Antisemitismus, der am Anfang sich noch nicht in Konzentrationslagern und Vergasungen äußerte, aber das Zurückdrängen angeblich zu starken jüdischen Einflusses und sie billigten eben auch den Militarismus. Das unterscheidet das Bürgertum von der Arbeiterschaft. Es änderte sich nachher mit der zunehmenden irrationalen Politik Hitlers, der keine Großmachtpolitik mehr machte, sondern riskante Eroberungspolitik, dass sich dann zumindest ein Teil des Bürgertums von dem Regime abwandte. Aber es nahm nie die Dimensionen an, die die Arbeiterbewegung brachte. Und ich finde, das ist wichtig, darauf hinzuweisen, auch wenn es der Arbeiterbewegung nicht gelang, den Nationalsozialismus zu stürzen, sind gerade hier die größten Opfer gewesen und sie beweisen, dass nicht alle Deutschen Nazis waren. Ich finde das immer wichtig, darauf hinzuweisen und nicht erst am 20. Juli Widerstand geleistet, sondern die Arbeiterschaft hat zumindest in Teilen seit 1933 Widerstand geleistet. Was macht den Wedding innerhalb des Spektrums der Arbeiterbewegung nun vielleicht besonders aus? Ich würde unterscheiden, einmal war es der klassische kommunistischer Widerstand, der besonders am Gesundbrunnen war. Da war die Arbeitersportbewegung stark und es waren die kommunistischen Unterbezirke, die also wie andere Arbeitergruppen auch illegale Publikationen verbreiteten, die die Bevölkerung aufforderten, nicht den Lügen des Nationalsozialismus zu glauben, nicht auf den Militarismus einzugehen und nicht zu glauben, dass Deutschland eine Großmacht werden muss und andere beherrschen muss. Das ist meiner Ansicht nach auch ein ganz zentraler Punkt, auf den ich nachher noch mal im anderen Zusammenhang eingehe, was die Arbeiterbewegung an positiver Kraft darstellte, wenn sie ihr Ziel auch nicht erreicht hat. Die Arbeiterbewegung trat ein für Internationalismus, also das Gegenteil von Nationalismus und sich erheben über andere Nationen. Die Arbeiterbewegung trat ein für die Gleichberechtigung der Nationen und der Rassen. Und sie war für den Frieden und für eine europäische Friedensordnung. All dies unterschied sie vom Bürgertum in den 30er Jahren. Das muss man einfach mal hervorheben. Und gerade dieses antinationalistische, antimilitaristische, antirassistische Denken der Arbeiterschaft hatte einen Teil der Berliner erfasst, auch in anderen Städten natürlich. Aber die starke Stellung der Berliner Arbeiterschaft hat dafür gesorgt, dass es in Berlin ein verhältnismäßig starkes Potenzial an Widerstand gab. Wichtig hier für den Bereich, in dem wir sind, ist, wie gesagt, die linkssozialistische Gruppe Funke, die ich gleich vorstellen möchte, die im Umfeld der BVG tätig war, im Straßenbahnhof und so weiter. Wichtig sind auch für den Wedding als herausragendes Phänomen gegenüber anderen Berliner Tendenzen ein Ort, in dem sich Jugendwiderstand massiv ausdrückte. Und zwar waren es die Pharrosäle. Das waren Veranstaltungssäle im Hinterhof in der Müllerstraße, Ecke Brüsseler Straße. Das Vorderhaus steht übrigens heute noch. Wenn man also jetzt hier von der Müller-Ecke Seestraße die Müllerstraße runter geht und dann kommt ja gleich die Brüsseler, Sie erinnern sich, die Straßenseite, die danach kommt, hat erst noch ein modernes Gebäude und dann das erste ältere, das dort kommt. Vor einiger Zeit hatte noch einen gelblichen Anstrich. Dort waren im Hinterhof die Pharrosäle. Und ich habe ein Bild auch da drin, die sind ja nun durch den Krieg zerstört worden. Und dort war ein starker Einfluss von jugendlichen Gruppen, die sich zur Swingmusik trafen. Das war ja verboten. Der dritte Punkt, den man hier auch für den Kiez nennen dürfte, wäre ein Helferkreis um die Kapernaumkirche herum. Kapernaumkirche ist ja Seestraße, wie Sie wissen. Und der Einflussbereich der Kapernaumkirche ging aber hier über das ganze afrikanische Viertel, also eine ziemlich große evangelische Gemeinde. Und hier waren zwei Persönlichkeiten aktiv, die man sehr hoch bewerten darf. Das eine ist, vielleicht haben Sie den Namen schon mal gehört, der Gefängnispfarrer von Plötzensee-Tegel, Harald Pölcher, ein religiöser Sozialist, also ein Mensch, der sich sowohl in der Kirche, in der evangelischen Kirche, als auch in der Arbeiterbewegung verankert sah, mit seiner Auffassung. Und das andere war die ihm durchaus gleichwertige Vikarin, Pastorinnen gab es ja damals noch nicht, bei den Katholiken gibt es heute noch keine weiblichen Geistlichen, wie Sie wissen, aber bei den Protestanten ist das ja heute schon der Fall, aber in der NS-Zeit rückten gerade mal Frauen zu Vikarinnen auf, die durften dann also den Frauenkreis betreuen und durften den Jugendkreis betreuen und da haben aber zumindest einen gewissen Einfluss. Und da war die Vikarin Ilse Kersten, die hier in der Müllerstraße 97C wohnte, Harald Pölcher, afrikanische Straße 140B. Und beide stehen dafür, dass sie mit einem Helferkreis, der im Wesentlichen aus Frauen bestand, illegalen Juden geholfen haben, sich zu verstecken, Nahrungsmittel bereitzustellen. Harald Pölcher hat beispielsweise in seinem Keller hier in der afrikanischen Straße 140B von seinem Freund Graf Moltke aus Schlesien Lebensmittel mitgebracht, im Keller gelagert und das ging an Illegale. Ich weiß nicht, ob Ihnen das bekannt ist, dass in Berlin 5.000 Juden versucht haben, illegal zu überleben. 50.000 sind ja ermordet worden, 5.000 haben versucht, illegal zu überleben. Der größte Teil von ihnen ist erwischt worden, aber ungefähr 1.500 illegale Juden haben in Berlin in Verstecken überleben können, weil ihnen Nichtjuden geholfen haben. Das ist ein Phänomen, was Berlin auszeichnet. Und man kann sagen, ohne zu übertreiben, meine Kolleginnen sind 4 Frauen, die bei uns in der Gedenkstätte Stille Helden arbeiten, die tragen diese Schicksale zusammen. Ungefähr 25.000 Berliner waren nötig, um diese 1.500 Menschen über die NS-Zeit zu bringen. Manch einer konnte sich nur eine Nacht verstecken, andere 3 Monate, manchmal sogar 1,5 Jahre. Also hier im Kiez 2 Persönlichkeiten, ganz nah dran wohnend, Harald Pölcher und die Vikarin Ilse Kersten und einige Frauen, die hier in dieser Friedrich-Ebert-Siedlung wohnten, halfen illegalen Juden. Ich finde, das ist eine Sache, die man gar nicht genug betonen kann. Was noch den Wedding auszeichnet und was also ganz phänomenal ist und was leider zu sehr vergessen ist, dass es in der Amsterdamer Straße 10 ein Arbeiterehepaar gegeben hat, Elise und Otto Hampel. Und der Schriftsteller Hans Fallada hat über diese Menschen kurz nach dem Zweiten Weltkrieg ein Buch geschrieben. Das heißt, jeder stirbt für sich allein. Ich habe mal mein Exemplar mitgebracht, habe ich zum 18. Geburtstag geschenkt gekriegt, 1967. Das war eines der ersten Bücher, was ich bekam. Verschlungenes Buch, er hält sich nicht ganz an die wirklichen Akten, aber es ist ein spannender Roman. Wer von Ihnen überhaupt noch, also ich weiß ja nicht, ob das noch üblich ist, Romane zu lesen, aber wer mal etwas über den Widerstand lesen will, aus spannender, wirklich in spannender Dichte erzählt, Hans Fallada, jeder stirbt für sich allein. Eine tolle, wirklich tolle Sache. Ich habe für die nicht zum Buch greifen wollen, eine Kurzfassung hier im Buch drin und auch etwas aus der Anklageschrift zitiert und aus dem Schicksal. Fallada hat die ganze Sache etwas anders interpretiert, zumindest zum Schluss hin. Aber ansonsten stimmt es. Was ich, wenn man sich mit dieser Zeit beschäftigt, immer wieder betonen möchte, ist, wir haben alle eine, ich sag mal, ideologisch geprägte Brille auf der Nase, ohne dass wir es wissen. Wenn man die Dokumentationen im Fernsehen sieht über die NS-Zeit, worauf können Journalisten, Wissenschaftler zurückgreifen? Auf Filmdokumentationen aus der NS-Zeit. Der Widerstand hat sich nicht filmen lassen. Sie wären schön dumm gewesen, wenn sie das gemacht hätten. Das ging ja aus Sicherheitsgründen schon nicht. Aber diese Dokumentation, die wir dann immer wieder sehen, unbeabsichtigt hinterlassen sie genau den Eindruck, den die nationalsozialistische Propaganda erzeugen wollte, nämlich ein Volk, ein Reich, ein Führer. Sie sehen immer nur jubelnde Massen, jubelnde Massen, jubelnde Massen. Und diejenigen, die nicht gejubelt haben, sieht man nicht. Und man denkt dann, naja, also die Deutschen waren ja doch alle Hitler-Anhänger und so dicke war es mit dem Widerstand nicht. Und ein Argument, was in dem Zusammenhang immer wieder angeführt ist, mir auch entgegenhält, ist, naja, also Rainer, wenn wir das mal zusammenrechnen, wie viel Prozent denn der Deutschen nun, oder auch hier in Berlin nehmen wir mal, inhaftiert worden sind wegen Widerstandes, dann kommen wir auf 1% der Bevölkerung. Wenn wir also sagen, 1% der Bevölkerung, da könnte man dann den Schluss ziehen und 99% waren Hitler-Anhänger. Und das ist falsch. Weil man, und das bitte ich Sie, wenn Sie etwas mitnehmen möchten heute geistig, dann diesen Gesang, man darf nicht verwechseln Widerstandskämpfer und NS-Gegner. Es hat viele Menschen gegeben, die den Nationalsozialismus abgelehnt haben, die aber aus verschiedenen Gründen nicht den Mut aufbrachten zum Widerstand. Das kann man verurteilen, man muss sich aber selber auch daran messen, wie viel Mut man selber gehabt hätte. Man darf den Terror, der hier gerade auch in der Friedrich-Ebert-Siedlung durchschlug, nicht unterschätzen. Die Friedrich-Ebert-Siedlung war ja eine Reformsiedlung aus den 20er Jahren, Ende der 20er Jahre. Und dort wohnten damals sehr viele Facharbeiter, Schriftsteller, Journalisten, Künstler, Schauspieler. Also eine durchaus eher intellektuelle linke Elite, die in dieser Friedrich-Ebert-Siedlung gewohnt hat. Und da schlugen die Nationalsozialisten 1933 besonders zu, Menschen wurden aus den Wohnungen geholt. Eine Zeitzeugin berichtet davon, dass sie gesehen hat, wie hinter einem Gewerkschaftler hinterher geschossen wurde und der rannte immer im Zickzack weg. Einige von denen wurden verschleppt in das SA-Lokal Glaskasten und ich lese Ihnen kurz mal vor, wie das so zuging. Hinten im Lokal befand sich ein Keller mit Kegelbahn. Ich wurde empfangen mit Heil Moskau. Auf beiden Seiten hatten sich die Nazis in zwei Reihen aufgestellt. Mit Peitschen, Stahlruten, Ochsenziemern und Knüppeln schlugen sie bis zum Keller auf mich ein. Im Keller selbst wurden wir den Tag über weiter misshandelt. Mit Stöcken und Ochsenziemern wurden wir auf die Hände geschlagen. 50 bis 100 Schläge waren für jeden Einzelnen bestimmt. Uns waren die Finger geplatzt. Unter uns 5 Genossen, also der KPD, war auch der Untermieter vom Löffler, Schönholz hieß er. Dieser Untermieter gehörte überhaupt nicht der KPD an. Nur weil er so proletarisch aussah, hatte man ihn zu einem Verräter und Spion gestempelt. Er wurde furchtbar zugerichtet. In unserer Gegenwart ist er 10-mal ohnmächtig geschlagen worden. Dieser Terror, der da über die Arbeiterbewegung gerade auch im Wedding hineinbrach, hat natürlich und sollte auch viele Menschen einschüchtern. Mir erzählte mal ein Arbeitersportler, die SA brachte aus Hamburg-Altona eine neue Demonstrationstechnik mit. Im März 1933, also kurz nach der Ernennung Hitlers zum Reichskanzler. Es war nicht mehr so, dass die SA-Gruppen über die Straße zogen, also durch den Straßenzug, sondern sie gingen wie mit einem Kamm auch an den Rändern lang, ja, erfasst, gingen also bis an die Häuserwände ran. Und wer nicht die Hitlerfahne grüßte, wurde zusammengeschlagen. Ein Arbeitersportler, der sich geweigert hatte, den Arm zu heben bei der Nazi-Fahne, dem wurde ein Auge ausgeschlagen. Er hat zu mir gesagt, Rainer, da wusste man gleich, wer der neue Herr ist in Deutschland. Diese Einschüchterung muss man immer mit bedenken, wenn ich darauf hinweise, dass 1% inhaftierter Widerstandskämpfer nicht aussagt, dass der Rest der Bevölkerung restlos für die Nazis war. Es gab darüber hinaus, ich sage immer, ungefähr 10-20% Gegnerschaft auch. Das wechselte mit den Bezirken, aber man muss davon ausgehen, es gelang den Nazis keine geschlossene Front. Und ich darf auch mal eine Zahl anführen, damit niemand denkt, ich erzähle hier Märchen. Am 1. August 1934, also die Nazis waren seit einem und einem Vierteljahr an der Macht, starb Reichspräsident von Hindenburg und Hitler wollte das Amt des Reichskanzlers, das er hatte, mit dem des Reichspräsidenten, auf den die Wehrmacht persönlich vereidigt war, zusammenlegen und machte darüber eine Volksabstimmung. Die war zwar auch manipuliert und die Leute waren eingeschüchtert, aber immerhin, man konnte, wenn man den Mut aufbrachte, in die Kabine gehen und abstimmen. Und da gab es in Berlin eine Gesamtzustimmung für diese Zusammenlegung Hitlers im großen Amt von 81,2%. Naja, könnte man denken. Und ich nenne mal nackte Zahlen jetzt. Knapp 495.000 stimmten mit Nein und dazu kamen noch 75.000 ungültige Stimmen in Berlin. Das ist also über eine 500.000 Berliner, die sich da verweigert hat. Und im Wedding, wie in anderen Arbeiterbezirken, waren es über 40.000 Menschen. Das ist also keine Sache, die ich mir aushänge, kann man nachlesen in der Statistik. Und für mich ist das die Wissenschaftler nennen das ein Indikator, also ein Hinweis, ein Merkposten, an dem man doch etwas ablesen kann, dass es im Wedding sind mehrere hundert Menschen verurteilt, verhaftet worden, verschleppt worden. Aber über 40.000 Nein-Stimmen am 1. August 1934, das lässt also auf ein gegnerisches Potenzial in diesem Bezirk schließen. Ich habe im Laufe der Jahre natürlich zu anderen Bezirken auch Material gefunden und traf unter anderem bei der Auswertung von SS-Dokumenten auf ein Schreiben von Himmler, also dem Chef der SS und Chef der deutschen Polizei. Und der beschwerte sich im Jahre 1937, dass es einige ständige Unruheherde in Deutschland gab. Da nennt er das Ruhrgebiet, er nennt die Industrieregion um Halle, er nennt Sachsen, er nennt Hamburg und nicht zuletzt auch Berlin. Also nicht das ganze Deutsche Reich war ein Unruhegebiet, sondern er nennt 5 Zentren. Und das deckt sich mit dem, was ich auch belegen kann durch Wahlzahlen. Im März 1933 waren ja die letzten sogenannten Wahlen, es waren schon keine freien Wahlen mehr, und da zeichnete sich Folgendes ab. Die Zustimmung zum Nationalsozialismus war in Deutschland extrem unterschiedlich. Der schlechteste Wahlkreis für Hitler war Köln-Aachen, die katholische Hochburg. An zweiter Stelle kam schon das proletarische, das linke Berlin mit 31% Nazi-Stimmen. Der Reichsdurchschnitt war übrigens 44, also 43,9. Berlin wich also ab, 44, 31%. Und die Hochburgen waren die protestantischen Landgebiete Pommern mit 56% und Ostpreußen auch mit 56%. Also das ist eine Differenz zu Berlin von 25%. Und so war es, so muss man sich eben den Nationalsozialismus auch vorstellen. Man soll sich also nicht immer die Beispiele von Anpassung und von Widerstand um die Ohren hauen, sondern muss gucken, in welchen Gebieten war es unterschiedlich stark vertreten. Also man kann es nicht pauschal sagen. Nachdem ich dem kleinen Weddingband rausgebracht hatte, 83, schrieb mir ein ehemaliges Mitglied der hier im Kiez aktiven Gruppe Funke, nämlich Erich Retzke. Er ist aufgewachsen am Gesundbrunnen, hat aber hier illegal gearbeitet. Überrascht war ich, schreibt er mir also, von den vielen illegalen Aktivitäten. Der Weddinger Boden war dafür wie geschaffen. So wie aus Abneigung organisierter Widerstand wurde, war das Schicksal dieser Gruppen besiegelt. Illegalität und Propaganda ähnelten der Quadratur des Kreises. Und man sieht, dass es keiner der Organisationen ohne Schaden und Opfer davongekommen war. Die kleineren Gruppierungen fast alle zerschlagen wurden. Im Gegensatz zum Militär- und Polizeiregime hat der totalitäre Staat so viele freiwillige Helfer, in Klammer Spitzel, dass oft das ganz banal Böse zur Festnahme führte. Nach dem Studium der Schrift kam mir eine Lücke in Ihrem Buch, also in dem kleinen hier von 83, zum Bewusstsein, die aber ohne Ihre Schuld zustande kam. Ein Faktor, der eben nicht darstellbar ist. Neben den Parteien, Gewerkschaften, Betrieben und Organisationen aus der Vorkriegszeit, also vor 1939, gab es einen breiten Strom von Bekanntschaften, Beziehungen, die fast jeder hatte. Neben meiner Funkengruppe, bei der meine Hauptaktivität lag, hatte ich aus der Vergangenheit durch Schulen, Kulturorganisationen und politische Gruppen, die später noch durch Haftbekanntschaften erweitert wurden, eine ganze Reihe Beziehungen zu Kreisen und Personen, die sich nicht aktiv im Sinne einer illegalen Organisation betätigten, die jedoch durch Zusammenkünfte eine Art Anti-Nazi-Kultur pflegten, zu einer Spende für einen Inhaftierten bereit waren und auch mal einem Flüchtling Nachtquartier gaben. Ähnliches, was der Retzke sich erinnert, ist also das, was ich meinte. Es gab über den engeren Widerstand hinaus ein breites Netzwerk, würde man heute sagen, von Beziehungen aus dem alten Arbeitersport, aus der Schulgemeinschaft und. Die dafür sorgte, dass ein gewisses Widerstandsmilieu gerade hier im Wedding auch prägend war. Hier kommt noch ein Faktor hinzu, der Ihnen vielleicht nicht bekannt ist, der aber wichtig ist in Bezug auf die Betrachtung der Vergangenheit. Die Weimarer Republik, die ja eine kurze Zeit war, vor kurzem saß ich mit Studentinnen an einem Tisch, die sagten, auch mit der Weimarer Republik beschäftige ich mich nicht, die sind ja sowieso gescheitert, das lohnt sich nicht. Und das ist ein falscher Ansatz. Erstmal kann man aus dem Niedergang der ersten Demokratie lernen, was man vielleicht beim zweiten Mal besser machen muss, wenn man den Nationalsozialismus oder rechtsextreme Bewegung besiegen will. Zum anderen aber auch hat die Weimarer Republik doch gewisse Reformleistungen gebracht. Das war nicht nur in der Sozialfürsorge, sondern auch im Städtebau. Wir haben heute diese Reformsiedlungen wie die Ebertsiedlung, Hufeisensiedlung, die sind Weltkulturerbe. Das sind Dinge, die die Arbeiterbewegung geschaffen hat. Wohnraum mit Licht und mit Grün und so weiter und nicht mehr diese Hinterhöfe wie in Meyers Hof am Gesundbrunnen, wo 1000 Menschen in 6 Hinterhöfen sich gequetscht haben. Diese Reformleistung und eine andere Reformleistung kommt noch hinzu, die mir bei den vielen Interviews auch auffiel. Ich hatte ja da meistens 80-Jährige vor mir und die begannen von ihrer Schule zu schwärmen. Käme uns vielleicht nicht unbedingt in den Sinn, aber was war das? Die Weimarer Republik hat in Abgrenzung zu den herkömmlichen christlichen Volksschulen, wo Jungs und Mädchen getrennt waren, sogenannte weltliche Schulen eingerichtet. Und das Besondere an diesen weltlichen Schulen war, dass nicht nur das Mädchen und Jungs zusammen unterrichtet wurden, sondern dass es ein Vertrauensverhältnis zwischen Schülern und Lehrern gab, das nicht geschlagen wurde. In den christlichen Volksschulen wurde geschlagen. Meine Mutter hat mir immer noch erzählt, die ist Jahrgang 22, dass sie also mit dem Zeigestock von der Tafel auf die Fingerschläge bekommen hat. Und das zeckt und das tut weh. Und in den weltlichen Schulen, die die Arbeiterbewegung in den Bezirken durchgesetzt hat, Schöningstraße war beispielsweise eine weltliche Schule, wurde nicht geschlagen. Und die jungen Menschen wurden zu Persönlichkeiten erzogen. Das ist vielleicht für uns heute nichts Besonderes, aber damals war es etwas. Und Sie können sich vorstellen, wie das auf Jugendliche gewirkt hat, die dann 1933 die Beseitigung dieser Reformschulen erlebt haben, die Beseitigung dieses demokratischen Prinzips des Mitwirkens von Eltern und Schülern und Lehrern, der Gewaltfreiheit. Ein Schüler sagte mir, ich habe ihn hier auch zitiert im Buch, in der weltlichen Schule regierte das Wort, in der Nazischule regierte der Stock. Und viele Menschen, die also in diese Schulen gegangen waren, hatten eine Prägung, die sie im gewissen Sinne immunisierte gegen den Nationalsozialismus. Wie überhaupt man natürlich immer sagen muss, die Arbeiterbewegung hatte nur 40% der arbeitenden Menschen erfasst. Es war immer eine Minderheit geblieben. Aber die geprägt worden waren durch diese Reformschulen, durch die internationalistische Prägung der Arbeiterbewegung, die sind dem Nationalsozialismus nicht so auf den Leim gegangen. Es hat viele Arbeiter gegeben, die auch die Nazi-Partei gewählt haben. Das ist überhaupt keine Frage. Die Nazis waren eine Volkspartei bezogen aus allen Richtungen. Wir haben das heute ja ähnlich. Aber am wenigsten griffen sie da, wo Menschen geprägt waren durch politische Aufklärung und durch politische Bildung, durch ein Wertsystem, etwa der Schule oder der Gewerkschaft. Das ist etwas, was man nicht vergessen sollte. Ich möchte mal für Sie vielleicht als Wichtigstes die Gruppe nun vorstellen, die hier im Kiez ganz besonders aktiv war, die Gruppe Funke, nannte sich auch Weddinger Opposition. Es war so, dass die KPD in den 1920er Jahren zunehmend in Abhängigkeit geriet zur Sowjetunion und dann zur Politik Stalins. Und dagegen gab es Opposition in der KPD, Leute, die sich nicht einer diktatorischen Parteiführung unterordnen wollten, die freiheitliche Sozialisten sein wollten, die an dem Rätesystem festhielten und keine Parteidiktatur in einer Gesellschaft wollten. Und die nannten sich reichsweit, weil das Zentrum in Berlin lag und im Wedding lag, die Weddinger Opposition. Das war also wirklich ein Begriff, der über den Bezug ging. Eine Tendenz revolutionärer, linker, freiheitlicher Arbeiter. Und die hatten hier im Wedding ihren Schwerpunkt. Sie wurden aus der Partei rausgedrängt, dass der Stalinismus den Thälmann durchsetzte, zeigte seine Früchte. Aber es blieben immer noch einige drin und es blieben natürlich die Funktionäre übrig. Die Leiter, die ersten Leiter waren Kurt Landau, der aufgrund seiner jüdischen Herkunft schnell emigrieren musste, und der andere war Hans Schwalbach, der hier auch in der Ebert-Siedlung gewohnt hat. Und danach rückten andere an die Spitze. Und ich lese mal vor, was mir einer von diesen erzählte. Die Gruppe hat ja im Wesentlichen 1933, 34 gewirkt und hat illegale Publikationen verbreitet, die zum Sturz des Nationalsozialismus aufriefen. Ihre Anhängerschaft war besonders groß bei der BVG, Straßenbahnhof Müllerstraße. Damals war es Straßenbahnhof, jetzt sind sie in der Busse. Und ich hatte das Glück, noch einen der wenigen Überlebenden interviewen zu können, Heinz Schädlich, geboren 1911. Den sprach ich also 1982, und er erzählte mir Folgendes. Wir waren zu Hause drei Brüder, Herbert, Reinhold und ich. Vater gehörte zu den Sozialdemokraten. Meine Schwester Ruth heiratete Hans Schwalbach, also den Leiter der Gruppe. Dessen Vater Georg, ein alter Weddinger Kommunist, wegen seiner oppositionellen Haltung aus der KPD geflogen war. Ich kam erst durch meinen Bruder Reinhold zur Politik der Funkengruppe und betätigte mich 1933-34 als Kurier. Mehrere Zeitungskioske, und das ist hier für den Kiez wichtig, mehrere Zeitungskioske, wie beispielsweise der von Hans Schwalbach, Londoner Ecke Müllerstraße, dienten als Umschlagplatz für unsere illegale Literatur. Nachdem mein Schwager Hans Schwalbach emigriert war, schickte er Untergrundmaterial aus Paris nach Berlin. Zentrale Leute der Gruppe waren der Buchhändler Erich Retzke, das war der, den ich vorhin zitiert hatte, mit dem Anti-Nazi-Milieu. Dann der Zeitungshändler Albert Kunter und Otto Kleber, ein früherer Betriebsgewerkschaftler von der BVG. Ferner Heinz Meyer, ein Jungkommunist, dessen Mutter Rosa Meyer-Lewiné hier in der Friedrich-Ebert-Siedlung gewohnt hat. In der Februar-Ausgabe der Zeitschrift Funke heißt es, den Faschismus schlagen bedeutet vor allem den nationalen Chauvinismus, das proletarische Klassenbewusstsein gegenüberzustellen, der nationalen Volksidee, den Klassenkampf, der Kriegshetze, die Revolution, dem staatlichen Machtapparat, die illegale revolutionäre Partei. Also da kommen die Prinzipien der Arbeiterbewegung gegen Nationalismus, gegen Militarismus, für internationale Solidarität. Henry Jacobi, einer der Aktiven der Gruppe hier im Kiez, schreibt, wir stellten 3 hektografierte Blätter her. Der Funke diente der politischen Analyse und die meisten Artikel kamen in Bucheinbänden eingeklebt von Landau aus Paris. Die kritische Parteistimme, die nicht den Namen der Gruppe gab, sondern als von Parteigenossen für Parteigenossen geschrieben galt, wurde zur Krieg der offiziellen Kritik der offiziellen Linie der KPD. Ein wesentlicher Platz für ihren Vertrieb, also der Zeitschrift, war der Weddinger Straßenbahnhof, wo wir unter den Straßenbahnern über Anhang verfügten. Am wichtigsten für uns war der revolutionäre Vertrauensmann. Wir vertraten die Ansicht, dass ein Sturz des Regimes nur von den Großbetrieben ausgehen könnte, denn es gelte, ein Netz von Vertrauensleuten zu knüpfen, die eines Tages eine ähnliche Rolle wie die revolutionären Obleute im Ersten Weltkrieg spielen würden. Die kleine Gruppe Funke hatte doch, das sieht man auch an der Zahl der Angeklagten, es waren 50 Menschen angeklagt worden. Das ist also für eine Nicht-Kommunist, Nicht-KPD- und Nicht-SPD-Gruppe eine ganze Menge für eine so kleine sozialistische Gruppe. Haben ihre Propagandatätigkeit im Wesentlichen von September 33 bis März 34 entfaltet. Gerda Kunter, geboren 1918, deren Vater auch zu den Aktiven zählte, hat mir in einem Interview Folgendes gesagt. Die Gruppe traf sich regelmäßig und gab Untergrundschriften heraus. Mein Vater musste mich nicht zwingen, sie war 1918 geboren, ja, musste mich nicht zwingen mitzuwirken, denn er stellte eine politische Autorität für mich dar. Er fand trotz aller Belastung immer Zeit für mich, erklärte mir politische Zusammenhänge oder gar die Funktionsweise von Maschinen. Von Schwalbach erwarben wir damals einen Zeitungsstand, der abgearbeitet werden musste. In meiner Erinnerung waren mehrere Zeitungswagen im Umfeld der Ebert-Siedlung. Und jetzt kommen die in den Händen der Gruppe. Unsere stand am Nachtigallplatz Müller-Ecke Londoner Straße. Der von Schwalbach Togo-Ecke Transvaalstraße. Und dann der alten Schwalbachs Togo-Ecke Swakop-Munder Straße. Es gab dann noch in Weißensee auch einen. Also es war hier direkt, also kieziger geht es schon gar nicht mehr. Die Weddinger Funkengruppe hatte aber auch Kontakt in andere Betriebe, unter anderem zu Bergmann Borsig in Wilhelmsruh und zu den Mauserwerken in Borsigwalde. Also es war durchaus eine Gruppe, die Einfluss hatte auch in Großbetrieben und die dort ihre Publikationen antifaschistischen Charakters los wurde. Als die Gruppe dann im Frühjahr aufflog, wurden 170 Menschen verhaftet. Das sind Dimensionen, die sehr, sehr groß sind, die aber nicht unbedingt darauf schließen sollten, dass also 170 Illegale dort tätig waren. Ich sagte ja, in den Prozessen gab es dann über 50 Verurteilte, die dann 2 bis 3 Jahre Zuchthaus erhielten. Einige verstarben, in Anführungsstrichen, kamen um bei den Verhören, weil die Gestapo die Menschen so grausam quälte, dass sie diese Qualen nicht aushielt. Manch einer stürzte sich auch in einem Luftschacht runter, weil er Angst hatte, seine Genossen weiter zu belasten. Also es sind Dramen, die sich dort abgespielt haben, die man sich kaum vorstellen kann. Der Dreher Alfred Sparwasser erinnert sich, ich bin von 10 SS und 2 Zivilleuten in der Nacht aus der Wohnung geholt worden, also im Juni 33, bin dabei 2-mal besinnungslos geschlagen worden. Im Columbia-Haus war ich, ehe ich ins KZ Oranienburg kam, auch 8 Tage inhaftiert. Da war ich auch schweren Misshandlungen ausgesetzt und habe heute noch Kopfschmerzen davon. Das war sowieso so, dass die Menschen auch nach dem Zweiten Weltkrieg und noch als ich sie interviewte, immer noch unter Misshandlungen zu leiden hatten, unter den Folgen. Otto Lütticher, Kraftfahrer bei der BVG hier und wohnhaft in der Londoner Straße, äußert Ende 1945, ich bin geschlagen und mit Füßen getreten worden bei der Vernehmung im Polizeipräsidium und im KZ Columbia-Haus. Der Arbeiter Willi Wolte aus Haselhorst erinnert sich, im Polizeipräsidium und im KZ Columbia-Haus wurde ich, obwohl ich schwer kriegsbeschädigter war, misshandelt und geschlagen, sodass ich einen Teil meiner Zähne einbüßte. Heinz Schädlich, von dem ich vorhin schon sagte, dass ich ihn als Einzigen noch interviewen konnte 1982, das andere ist aus Entschädigungsakten, Und ich habe mich eben deswegen auch gefreut, weil Heinz Schädlich mir sagte, hier bei uns, also bei, in dem Haus, wo ich gewohnt habe, Müllerstraße 96, wohnte meine Familie Schädlich. Aber nicht, ich habe oben im vierten Stock gewohnt, die waren im zweiten Stock. Aber es war irgendwie ein eigenartiges Gefühl zu wissen, hier in dem Haus trafen sie sich. Heinz Schädlich erinnert sich 1982, am 18. März 1934 um 3 Uhr in der Früh wurde die Familie in der Kellerwohnung Scharnweberstraße verhaftet. Also ein Teil der Familie wohnte Scharnweberstraße, ein anderer Teil hier in der Müllerstraße 96. Im Polizeipräsidium konnte ich mich mit Kunter und Klepper kurz durch Blicke verständigen. 300 Personen sind damals in Haft geraten, darunter meine Mutter und wir drei Brüder. Meine Schwester Ruth, die mit Schwalbach verheiratet war, saß bereits seit dem 8. August. Die SS blieb, und das sind immer Dinge, die man sich reinziehen muss, um zu wissen, wie kommen die da auf Hunderte von Verhafteten. Die SS blieb 3 Wochen in der Wohnung und nahm jeden Besucher, darunter meinen Schulfreund Erich Zahl, fest. Nach und nach wurden dann alle Unbeteiligten wieder entlassen. Aus der großen Gruppe der verhafteten, aber nicht angeklagten Personen war ich derjenige mit der längsten Kerkerzeit. Also der Heinz Schädlich, den ich hier zitiere, hat vom 18. März bis 31. August, also das ist ein halbes Jahr fast, im KZ gesessen und im Gefängnis gesessen. Nach dem Polizeipräsidium kam ich ins Kalett-Columbia-Haus. Dort wurden Erich Retzke Rücken und Gesäß zerschlagen und dann Salz in die Wunden gestreut. Anschließend ging es ins KZ Oranienburg, eine alte Brauerei. Dort erlebte ich die Ermordung von Erich Mühsam mit. Beim Prozess nahm mein Bruder Reinhold Schädlich die ganze Schuld auf sich, das ist der, der also in Müllerstraße 96 gewohnt hat, und rettete damit mich und meinen Bruder Herbert. Andere Hauptfunktionäre der Gruppe Funke hielten ebenfalls minder belastet raus. Nach Verbüßung seiner dreijährigen Strafe musste Reinhold, obwohl ein freier Mann, in Anführungsstrichen, also er hatte seine Zuchthausstrafe verbüßt, noch 2 Jahre ins KZ Sachsenhausen. Er kam 1939 von dort krank zurück. Er hatte sehr gelitten. Als 16-Jähriger war ihm nämlich bei einem Verkehrsunfall ein Bein bis oberhalb des Knies abgetrennt worden. Durch diese Behinderung wurde die Lagerhaft im KZ für ihn besonders schwer. Dieser Reinhold Schädlich, er muss ein wunderbarer Mann auch gewesen sein, sehr schwer misshandelt, so wie auch seine Schwester Ruth Schwalbach, die hier aus dem Kiez war, ist auch bei Vernehmung misshandelt worden. Er machte nach 1945 eine Lehrerausbildung und starb dann aber schon 1951 vor seinem 47. Geburtstag. Und das war ein unabhängiger, revolutionärer, linker Mann, der sich nach 1945 weder der KPD noch der SED oder der SPD anschließen wollte, sondern an seiner unabhängigen Position immer festhielt. Also es sind Menschen, ich habe es hier nur kurz gestriffen, die man sich merken sollte und wo es sich lohnt, sich an sie zu erinnern und die hier unmittelbar aus dem Kiez kamen. Habe ich noch ein bisschen? Oder? Ja, gut. Ich sagte vorhin ja, dass es in dem Kiez auch den Helferkreis der Kapernaumkirche gab. Und wie ich auf diese Sache kam, hat auch immer, so wie mir Erich Retzke von der Funkengruppe auf dieses erste Heftchen hier mit 96 Seiten Brief schien, bekam ich nach dem Erscheinen plötzlich Post aus Amerika. Wundert man sich natürlich erstmal. Also eine ehemalige Weddingerin schrieb mir im Jahre 1984, 83 kam der Ding raus, also ein Jahr danach. Sie hatte gewohnt, hieß Dora Meschur. Meschur ist jetzt ihr Ehename, von 1930 bis 1939 in der Afrikanischen Straße 145 und galt im Nationalsozialismus als jüdischer Mischling ersten Grades. Sie schreibt mir 1984, das Büchlein über den Widerstand in einem Arbeiterbezirk ist gut, aber es fehlen sehr viele Beweise, wie sich die einzelnen Bürger oft unter Gefahr dafür ins KZ zu kommen, benommen haben, um Menschen zu helfen. Ich habe nach so vielen Jahren genaue Namen und Adressen vergessen, aber einige Vorkommnisse sind haften geblieben und werden mir immer im Gedächtnis bleiben. Die Geistlichen der Kapernaumgemeinde Bärlich, Lade, Petzold gehörten zur bekennenden Kirche. Eine Vikarin, Ilse Kersten, hatte wöchentliche Bibelstunden in ihrer Privatwohnung in der Müllerstraße 97C in der Friedrich-Ebert-Siedlung. Dort erfuhren wir von Konzentrationslagern, Inhaftierungen jüdischer und nichtjüdischer Bürger. Also das ist ja schon etwas, was erstmal riskant war. Nicht? Darauf stand Heimtücke und das konnte zur Zuchthaus, wenn nicht sogar zur Todesstrafe führen, wenn man sich zusammenfand und diese politischen Nachrichten des Terrors austauschte. Und dann schrieb sie noch etwas anderes. Also wenn diese alte Dame mir das nicht geschickt hätte, geboren 1906, wäre das völlig verloren gegangen. Das Polizeirevier Müllerstraße, ganz nahe Ecke Seestraße, hatte einen älteren Polizeioffizier, der noch mehrere Jahre lang getauften Juden Papiere ausstellte, dass sie im Polizeiamt als Bürger christlichen Glaubens registriert waren, obwohl die sogenannte Taufe soeben erst pro forma stattgefunden hatte. Da waren auch ein paar Frauen in der Friedrich-Ebert-Siedlung, die den Fremdarbeitern, die im Lager Seestraße hausten, heimlich Brot zusteckten, obwohl sie selber wenig zu essen hatten. Also da, ich habe dann an der Sache weitergebohrt und kam dann eben auch über das Schicksal der Vikarin Ilse Kersten an diesen Helferkreis heran. Ich habe es im Buch ausführlich, also wer dann die einzelnen Stationen lesen will, Pfarrer Urner aus dem Paul-Gerhardt-Stift gehört da dazu und eben auch die Ilse Kersten und dann eben auch Frau Meschur, die mir das aus Amerika geschrieben hat. Wenn die das nicht geschrieben hätte, inzwischen ehrt die Kirche selber diesen Helferkreis von Frauen. Wenn die alte Dame mir das aus Amerika nicht geschrieben hätte, wäre das völlig vergessen gewesen. Das ist wieder so ein Beispiel dafür, dass es unter Nicht-Nazis auch Illegales gegeben hat, das aber viel zu wenig bekannt war, weil niemand das gesammelt hat. Und Gott sei Dank konnte ich das noch verwenden für die zweite Auflage, also ein Helferkreis von Frauen, die sich um verfolgte Juden kümmerte. Und das, was ich da kurz vorlas von dem Polizeioffizier, das wird Ihnen vielleicht in der Dimension des Helfens nicht so ganz deutlich. Man muss es aber folgendermaßen erläutern. Ein Teil der evangelischen Kirche stand ja auf Seiten der Bekennenden, also der oppositionellen Kirche. Und von denen nahmen einige auch Taufen von Juden vor, wodurch sie ja keine Juden mehr waren, und hofften, dass diese Menschen dadurch der Judenverfolgung, dem Sterntragen und der Deportation ins Lager zu entgehen könnten. Das funktionierte aber nur dann, wenn es zu einem amtlichen Dokument wurde. Und wenn dann ein Polizeioffizier oder was immer der war, Angestellter, im Polizeirevier, und das hat der gemacht und die Meschur hat es geschrieben, und ich habe vor einigen Jahren ja ein Buch über den religiösen Widerstand rausgebracht, da habe ich etwas Ähnliches in Neukölln gefunden bei dem Pfarrer Rackwitz. Der hat auch so Juden getauft, wodurch sie dann Christen wurden. Und im Polizeirevier war jemand, der fälschte die Unterlagen und schrieb rein, Christ von Geburt an, sodass man in den Akten der Polizei nicht mehr lesen konnte, dass das ein Getaufter war. Und erst dadurch konnte man an ein Dokument vorlegen und die waren nicht gezwungen, den Judenstern zu tragen. Also das ist eine Verzahnung, die da war. Hier halfen Frauen, dort half ein Pfarrer und taufte. Dann war da wieder ein Polizeimann, den man wie auch immer kennengelernt hat. Also wusste, ich habe der Meschur nach Amerika x Briefe geschrieben, sie soll doch mal sagen, wie sie an den rangekommen sind, aber sie wusste es nicht mehr. Also Menschen, die sich zusammentaten und dann durch diese Hilfsaktion, diese Vernetzung, die eben gerade hier auch in diesem Kiez spielte, bis hin zur Müllerecke Seestraße mit diesem einen Polizeimann, die half einigen Juden das Leben zu retten. Das ist etwas, was meiner Ansicht nach schon hoch gewichtet werden sollte und nicht vergessen werden sollte. Zum Abschluss möchte ich Ihnen doch dann aber noch, ich habe in dem Buch über den Widerstand im Wedding hinten auch ein Kapitel, der Weg in die Emigration, 3 Seiten von Menschen, die aus der Ebert-Siedlung vertrieben wurden, durchaus prominente Funktionäre der Arbeiterbewegung. Das will ich aber nicht weiter erläutern, man kann es ja nachlesen. Möchte Sie aber da noch aufmerksam machen, eben auf das Arbeiterehepaar Hampel, von dem ich vorhin sprach. Was ist daran, die also in der Amsterdamer Straße 10, Ecke Turiner Straße gewohnt haben, was ist daran so bemerkenswert? Sie wissen vielleicht, dass der Vorplatz in der Müllerstraße am Leopoldplatz nach dem Hampels benannt wurde. Hat viel, viel Streit gegeben. Viel, viel Streit. Ich hatte die Ehre, anlässlich der Einweihung zu reden. Es gab Kreise, die daran Anstoß nahmen, will sie jetzt nicht persönlich benennen, die sagten, ja, die Hampels waren doch nicht lupenreine Widerstandskämpfer. Empfinde ich schon als Anmaßung, davon mal abgesehen. Und da wurde dann vorgeschlagen, eine Dame, die der Bekennenden Kirche zugeordnet war, die eine tapfere, tolle Frau, davon abgesehen, Elisabeth Schmitz, die sich immer gegen die Verfolgung der Juden positioniert hatte und die Illegalen auch geholfen hat, aber die eben nicht aus dem Wedding kam, sondern die aus, weiß nicht, in Schmargendorf war und in der Zehlendorfer Gemeinde war. Und ich habe mich dann doch für die Hampels eingesetzt. Es stimmt, die Hampels waren 1933 keine Nazi-Gegner. Waren sie nicht. Waren keine Nazi-Gegner. Sie war in der NS-Frauenschaft, er war auch im Betrieb aktiv und kam vom Stahlhelm, also waren keine Demokraten. Aber sie haben dazugelernt durch einen Schock in ihrem Familienleben, denn es war der jüngere Bruder von Frau Hampel, der sehr früh im Krieg fiel. Was ist er hier als Panzerfahrer? Den hat es wirklich gegeben. Bei Hans Faller da im Roman ist es etwas anders geschildert. Er beschreibt es, ich wollte ihn eigentlich nicht vorlesen, aber das dauert zu lange. Man kann mal ja auch nachlesen. Faller da schreibt, es ist das Kind des Ehepaars. Die heißen im Roman auch nicht Hampel, sondern Quangel. Aber ansonsten hat er die Prozessunterlagen ausgewertet. Es ist also im Original der Bruder der Frau Hampel gewesen, der das Leben verlor. Und das war so ein Schock, dass sie aufwachten und diesen ganzen Militarismus und diesen Wahnsinn durchschauten und dann Postkarten schrieben zwischen 1941 und 1943 und das auch hier verteilten, auch hier in der Müllerstraße, auch hier ganz in der Nähe, Dubliner Straße und so weiter. Ich habe die ganzen Sachen rausgeschrieben aus dem Prozess, die den Wedding betrafen. Und was hat er mit der Hand, saß der ungelernte abends und hat also da in seiner Küche Texte geschrieben. Ich lese das mal. Lesen wir mal den. Freie Presse, fort mit dem Hitler-Verrenkungssystem. Der gemeine Soldat Hitler und seine Bande stürzen uns in den Abgrund. Diese Hitler, Göring, Goebbels, Himmler, Bande ist unser Deutschland nur Todesraum zu gewähren. Also es ist ein, ich sage immer, nicht nur Widerstand gegen den Nationalsozialismus, auch Widerstand gegen die deutsche Grammatik. Aber darauf kommt es in dem Falle nicht an. Im Buch sind auch einige abgebildet. Manches klingt etwas skurril, aber Sie müssen sich vorstellen, der macht das also ohne eine Organisation gehabt zu haben, ist plötzlich Wache geworden. Und ich muss sagen, ich finde es richtig, dass man Menschen, die vielleicht ursprünglich keine Antinazis waren, die aber dazugelernt haben, dass man auch diese Menschen ehrt. Denn es heißt so schön in der Bibel, im Himmel herrscht mehr Freude über einen reuigen Sünder als über 10 Gerechte. Und das sind Menschen, die zugelernt haben. Ich habe ja dann noch ein Interview mit einer Frau führen können, nachdem der erste kleine Weddingband rauskam, die den Hampels gegenüber gewohnt hat. Also es ist ja wirklich bizarr gewesen. Die konnte sich an dieses Ehepaar noch erinnern und hat auch erzählt, dass Denunzianten dann in die Wohnung einzogen und dass aber dann am Kriegsende eine Brandbombe das ganze Haus beseitigt. Also wenn man heute die Gedenktafel da anguckt, die Gedenktafel gibt es, die hängt an der Außenwand. Die haben aber immerhin 2 Jahre lang durchgehalten und haben also diese selbstgefertigten Postkarten und Briefe vor Türen und in Telefonzellen abgelegt, aber ein großer Teil ist gefunden worden und da, das sehen Sie auch daran, dass das also sind jetzt Kopien der Originale. Wenn das interessiert, kann es auch gerne mal rumgeben lassen, vielleicht mal als Anschauungsmaterial, damit man das sieht. Das ist also in den NS-Akten, also die Angst war sehr groß und beide erhielten die Todesstrafe, hatten, weil sie sind erwischt worden und denunziert worden, als sie eine Karte abgelegt haben. Im Unterschied zu Faller, und das ist der größte Unterschied zu dem Roman, in dem Roman halten beide bis zum Schluss an ihrer Liebe und Ehe fest. In der Wirklichkeit aber ist es so, das kann man in den Prozessakten lesen, dass sie sich zum Schluss gegenseitig beschuldigen, derjenige, der Mann, mein Mann hat mich eigentlich reingezogen oder die Frau sagt, also der Mann sagt, meine Frau hat mich reingezogen, also sie belasten sich ein bisschen gegenseitig. Aber ich sage immer, wer will sich da zum Richter ausschwingen, was Menschen machen, wenn ihnen die Todesstrafe droht? Sie haben aber immerhin 2 Jahre lang versucht, die Menschen aufzurütteln. Es ist ihnen nicht gelungen, aber es ist bemerkenswert, dass eben auch aus dem einfachen Milieu von Arbeitern Menschen herauswuchsen, die den Mut aufbrachten, Nein zu sagen und sich zu widersetzen. Und das ganze Buch, und damit ende ich jetzt auch, ich habe Ihnen einige Exemplare, 12 Stück mitgebracht, und auch für andere, die sich da interessieren, noch 3 Bände über den Bezirk Mitte. Das ist ja nicht weit von Wedding entfernt. Mitte war auch eine Hochburg des Widerstandes, gerade auch in Bezug auf die Verfolgung der Juden und Protest gegen Judenverfolgung. Also das kann ich gerne abgeben, wer von Ihnen das möchte. Wer nicht genug, wenn es nicht reicht, können wir das irgendwie nachliefern oder in der Gedenkstätte kann man sich das abholen oder runterladen. Das ist also meine Bitte an Sie. Bücher sind nicht mehr in heutzutage. Ich weiß, man lädt vieles immer nur noch runter und liest in Häppchen. Aber vielleicht nehmen Sie das eine oder andere Kapitel, gerade was den Wedding betrifft. Der Wedding hatte schon eine besondere Note, das darf man nicht vergessen. Der Wedding war nicht nur ein Zentrum des Widerstandes in Berlin, nicht das einzige, also keinen falschen Lokalpatriotismus hier, aber ein Zentrum in Berlin, von dem sich andere eine Scheibe abschneiden können. Und ich finde immer wichtig, darauf hinzuweisen, das ist nicht unser Thema heute, der Wedding war auch im Ersten Weltkrieg ein Zentrum der Antikriegsopposition, denn nirgends war die pazifistische und kriegsgegnerische unabhängige sozialdemokratische Partei, die sich 1917 abgespalten hat und gegründet hat, nirgends waren sie so stark wie hier im Wedding. Das war auch ihre große Wahlhochburg. Und nach dem Krieg sind hier Wahlergebnisse im Wedding und die Sundbrunnen gewesen von 60%. Das muss man sehen. 60% für eine linke Arbeiterpartei. Da kam dann immer noch 15% oder 20% SPD kam dann auch noch hinzu. Ja? Also das war teilweise 75% bis 80% der Weddinger Arbeiterschaft, der Wählerschaft, wählte links und zwar stramm links. Also das ist etwas, hier im Wedding war der Wille, mit dem Kaisertum zu brechen, mit dem Militarismus zu brechen, sehr groß. Das ist übrigens etwas, was man aus beiden Kriegen vergleichend lernen kann. Damit möchte ich dann auch schließen. Nach dem Ersten Weltkrieg war es nicht so wie nach dem Zweiten. Nach dem Zweiten Weltkrieg hat ja kaum jemand Adolf Hitler nachgetrauert, weil die Leute gesehen haben, die Nazis haben bis zum Schluss Krieg geführt, auch als er längst verloren war, und haben die Vernichtung von Menschen, Vernichtung von Häusern, von Kulturgütern hingenommen. Nach der Devise, und so hat Hitler das ja auch in seinen letzten Worten gesagt, wenn die Deutschen nicht in der Lage sind, Europa zu beherrschen, dann haben sie auch kein Recht mehr, auf der Erde zu existieren. Daran sieht man auch den wahren, die wahre Liebe, eigentlich der Rechtsradikalismus zur eigenen Nation. Nur wenn sie als Instrument sich nützlich machen, dann werden sie geliebt. Ansonsten können sie verschwinden vom Erdboden. Und dieser Radikalismus, der dann doch die Köpfe freimachte nach dem Zweiten Weltkrieg, war leider nach dem Ersten Weltkrieg nicht so. Es trauerten immer noch nach dem Ersten Weltkrieg große Teile, gerade auch des Bürgertums, dem Kaisertum nach, dem Militarismus der Großmacht. Und es wurde gesagt, dass wir den Krieg, Ersten Weltkrieg verloren haben, lag daran, dass in der Heimat der Dolch uns in den Rücken gestoßen wurde. Also die waren nicht kriegerisch besiegt, wie sie tatsächlich waren, sondern angeblich durch die Arbeiterbewegung ist ihnen der Dolch in den Rücken gestoßen worden. Und die vielen Rückenstoßer gerade waren hier gerade im Wedding verbreitet. Und da kann man ja auch ein bisschen stolz drauf sein. Damit möchte ich erstmal enden heute. Vielen Dank, Hans-Reiner, für diesen Input. Gerade den Dolch wollen wir hier auch sein. Den Dolch wollen wir natürlich auch sein, wenn wir uns, glaube ich, auch die aktuelle politische Situation natürlich hier auch bei uns natürlich auf dem Bezirk nochmal anschauen. Welche politischen Kräfte, die natürlich jetzt gerade prominent und besonders stark parlamentarisch durch die AfD halt beispielsweise repräsentiert werden. Warum machen wir diese Veranstaltung? Weil wir uns natürlich auch, sage ich mal, gewisser antifaschistischer Traditionen in diesem Bezirk und gewisse Organisationspraxen, gewisse Aktionen natürlich auch bewusst sein wollen. Und wir natürlich wissen, dass es natürlich für einen erfolgreichen antifaschistischen Kampf und eine erfolgreiche antifaschistische Organisation natürlich eben dieses Bewusstsein um diese Vergangenheit für uns hier natürlich auch lokal natürlich auch genau zu gedenken gibt. Und genau, ich habe jetzt hier einige Fragen aufgeschrieben, würde jetzt aber vielleicht erstmal das Podium auch öffnen für eure Fragen, Verständnisfragen, vielleicht auch nochmal kurze Diskussionsbeiträge. Auf jeden Fall würde ich euch bitten, die vielleicht kurz zu halten, damit wir hier weiter genau im Dialog bleiben können. Also da bin ich leider kein Experte. Es ist völlig richtig, was Sie sagen, dass es auch jüdische Widerstandsgruppen gegeben hat. Aber der übergroße Teil der Juden, die in Berlin gerettet wurden, wurden von Nichtjuden gerettet. Das muss man auch sagen, weil die natürlich viel mehr Möglichkeiten hatten, ja, viel mehr Möglichkeiten und Quartiere hatten. Aber es gab wichtige jüdische Widerstandskämpfer. Ich habe gerade im Zusammenhang mit einem Buch, was ich jetzt über den Arbeiterwiderstand im Land Brandenburg geschrieben habe, auch auf eine Gruppe hingewiesen, die sowohl im Wedding als auch in Luckenwalde, die Gemeinschaft für Frieden und Aufbau, das waren also sogenannte Arier, aber eben auch Juden, wie Samuel und Werner Scharf, ja, einer der wichtigsten jüdischen Widerstandskämpfer, die hatten eben hier im Wedding auch ihre Helfer in der Seestraße, wo, also heute ist das ja, also am Ende zur Richtung Luise-Schröder-Platz auf der linken Seite, wenn wir mal so gucken, da war, wo heute Neubauten sind, waren damals Laubenkolonien. Und da wohnten ja viele arme Menschen. Und da hatte diese Gruppe Gemeinschaft für Frieden und Aufbau Freunde und Helfer, die dort Juden versteckt haben. Also da, das kann ich insofern bestätigen, dass es als das auch hier im Wedding gegeben hat. Aber eben auch die anderen wie Pölscher und so weiter, die in ihren Netzwerken gearbeitet haben. Ja. Aber es gab eben auch jüdischen Widerstand, das ist überhaupt keine Frage. Ich habe auch hier im Weddingband auch da einige zitiert. Was waren denn in Berlin weit so große Arbeitersportvereine? Bitte? Was waren denn in Berlin weit große Arbeitersportvereine, weil Sie vorhin den Arbeitersport erwähnt haben? Welche groß waren? Der größte war Fichte. Ja, und das sind also fast 20.000 Menschen gewesen. Und das war auch oft so, dass das überparteilich war. Es waren also nicht allein KPD-Anhänger drin, sondern eben auch Parteilose. Es ist sowieso so ein Phänomen gewesen, dass die unabhängige Sozialdemokratische Partei, die sehr stark im Wedding war und die sich dann gespalten hat, das ist in den wenigsten Fällen so war, dass die ehemaligen USPD-Leute dann in die SPD oder in die KPD gingen. Viele zogen sich aus der Politik zurück. Sie wollten ja eine dritte Kraft sein zwischen Reformismus und Putschismus, wie sie sich ausgedruckt haben damals. Und da sind viele in den Arbeitersport gegangen, und sodass viele parteilose Linke, sage ich es mal, in der Arbeitersportbewegung aktiv waren. Und das war dann ein Netzwerk, was sich auch nach 1933 bewährt hat. Es ist so ein merkwürdiges Phänomen, dass die größten Ansammlungen von Antifaschismus in den Naherholungsgebieten im Brandenburgischen lag, weil die Arbeitersportler zu ihren alten FKK-Plätzen oder zu ihren alten Zeltplätzen gingen und sich weiter getroffen hatten. Ich zitiere hier im Buch auch einen Fichtesportler, der sich erinnert, sie waren 1934 noch zusammengekommen im Kreis Königs Wusterhausen mit 140 Mann. Natürlich nur nicht als politische Versammlung, sondern sie waren dann als Sportler und Baden und so weiter verteilt. Aber das Netzwerk funktionierte. Das ist für mich immer ein wichtiger Punkt, gerade diese Arbeitersportszene, die Sportler waren, aber auch aufgeklärte Sozialisten waren und kritisch denkende Menschen, dass die immer wieder das Reservoir bildeten für Widerstandsgruppen, die immer wieder aus diesem Milieu hervorgegangen waren, ja, woraus immer wieder geschöpft wurde, auch aus den politischen Kontakten. Denn Sie können sich ja vorstellen, dass in einem Gesellschaftssystem wie dem Nationalsozialismus, wo man immer Angst haben muss, bespitzelt zu werden, vertrauensvolle Kontakte aus der Vergangenheit mit Leuten, die man aus dem Sport kannte oder aus der freien Schulbewegung kannte, dass das war dann immer ein Anker, an dem man sich halten konnte, dass man da Vertrauen entwickeln konnte. Und so hielt sich das über die Jahre, dass gerade diese Bindungen wichtig waren und dass man dann bei Widerstandsgruppen auf alte Freunde, Genossen und so weiter, Rotsportler zurückgriff. Also das Arbeitersportszene war eine sehr, sehr, sehr wichtige. Ich hatte ja auch vorhin gesagt, in Bezug auf die Schulen, diese freien Schulen, die Lebensgemeinschaftsschulen. Arbeiterbewegung war damals nicht nur Gewerkschaft und nicht nur Partei. und schon gar nicht nur eine Partei. Für mich ist es immer wichtig, auf die Bandbreite der Arbeiterbewegung hinzuweisen. Alle Tendenzen gehören da zusammen, die man muss man gesamtheitlich betrachten. Und da war dann daneben eben eine stark entwickelte Arbeiterkulturbewegung, die sich freie Volksbühne oder Schulgemeinschaft oder proletarische Freidenker und also was es alles gegeben hat, die bildeten eine Welt für sich. Ja, von den Jugendorganisationen, ob es nur die Roten Falken waren oder die Jungen Pioniere oder wie immer man die nennen wollte, war die Arbeiterbewegung, so sie politisch dachte, organisiert, vom Klein auf bis zum Ende. Und das hielt eine Weile zusammen. Das ist etwas, was es heute ja alles gar nicht mehr gibt. Ich will jetzt nicht weiter kommentieren. Gut ist es sicherlich nicht, dass diese Tradition völlig zerstört ist. Denn ich meine, eins, das darf ich Ihnen mal als älterer Mensch sagen, dass das mal möglich wird in Deutschland, dass die Arbeiterschaft immer mehr auf Seiten der Rechtsparteien rückt. Das ist ja nicht nur in Deutschland, das ist ja in Frankreich auch so. Ja? Die ehemaligen Wahlhochburgen der KPF, der Kommunistischen Partei Frankreichs, da triumphiert heute die Front National, ja? Im Raum Marseille. Dass das mal möglich wird, das hätte ich nicht gedacht. Ja? Dass also Arbeiter, die unzufrieden sind, dann zu den Rechtsparteien überlaufen. Und das kann man, wenn man mit der Vergangenheit mal vergleicht, da kann man schon die Unterschiede sehen. Wo die Arbeiterbewegung wegfällt, wo diese Tendenzen, die gegen Militarismus, gegen Rassismus und für Internationalismus und Gleichberechtigung der Nationen, der Rassen und der Geschlechter eintreten, wenn diese politischen Kräfte wegfallen, dann kommt eine so gefährliche Entwicklung, wie wir sie jetzt haben. Und da muss man vielleicht versuchen, daraus zu lernen und gucken, dass man da Kontakte wieder knüpft, die verloren gegangen sind. Ja? Weil das nur nebenbei ist, ein Abend für sich, ich weiß. Ja, da müsst ihr jetzt selber ins Buch gucken. Die Buttmannstraße ist ja nur die Sundbrunnen. Ja. Nicht? Und ich wurde ja gebeten, hier von der Heimleitung mich zum Kiez zu äußern. Darum habe ich natürlich die anderen Sachen nicht vorbereitet und habe den Sundbrunnen weggelassen. Aber Buttmannstraße war eben auch eine sehr rote Ecke. Das ist, steht außer Frage. Aber aus dem Kopf kann ich das jetzt nicht, weil ich mich hier nun auf den westlichen Teil vom Wedding bezogen habe. Ja? Aber wenn man, ich mache das immer eigentlich... so dass ich Reiterchen schneide. Man kann also hinten, neben dem Personenverzeichnis, gibt es auch ein Straßenverzeichnis. Also wer jemand sich dafür interessiert, manchmal war mal in meiner Korker Straße oder was war in der Hussitenstraße, der kann also sich den Widerstand auch über die Straße erschließen. Also da bitte ich denn da zuzugreifen. Ich hätte tatsächlich noch eine Frage, und zwar nach der Machtübertragung 1933 hat sich ja die faschistische Gewalt auch auf der Straße ja nochmal exponiert. Und relativ schnell war die SA ja auch dabei, bekannte sozialdemokratische Kräfte, kommunistische Kräfte, syndikalistische Kräfte oder auch andere Formen von gewerkschaftlichen Kräften in sogenannte wilde KZs zu sperren, wo Oppositionelle gefoltert wurden, teilweise umgebracht wurden. Kannst du vielleicht dazu sagen, welche Form von wilden KZs hier auch bei uns im Bezirk existierten? Also das, was ich vorhin, im Bezirk ist es vor allen Dingen in der Prinzenallee gewesen. Mhm. Ich habe aber die anderen auch in der Tegeler Straße, waren SA-Lokal. Aber das Schlimmste war in der Prinzenallee 33, der Glaskasten, wo die mit Peitschen, Stahlruten und Ochsenziehmann schlugen. Ja? Ich habe noch... Das ist noch das Foto, was ich Anfang der 80er Jahre gemacht habe. Ich glaube, den Glaskasten, das Lokal gibt es gar nicht mehr. Aber das war die zentrale Stätte. Natürlich hier und da, einige Lokale habe ich auch aufgezählt. Aber hier in der Nähe habe ich jetzt nichts in Erinnerung. Die sind dann verschleppt worden und kamen dann in die Prinzenallee oder Kolumbiadamm. Nicht? Also das waren die großen gefährlichen am heutigen Flugplatz, ehemaligen Flugplatz Tempelhof. Da war ja eine große KZ in der Militärarrestanstalt und das andere General-Pape-Straße, wo heute der S-Bahnhof Südkreuz ist. Ja, da war das andere zweite große. Und dann natürlich die großen Lager außerhalb von Berlin. Also Wedding, Prinzenallee. Vielleicht auch eine spezielle Frage. In dem Brief von der älteren Dame aus den USA wurde ganz kurz ein Zwangsarbeiterlager an der Seestraße erwähnt. Wenn Sie dazu was sagen können? Ja. Also da bin ich leider auch kein Experte. Ich muss immer sagen, ich habe mich natürlich mit dem politischen Widerstand beschäftigt und man muss sich immer konzentrieren. Und da gerne würde ich immer gerne noch da und da und da und da forschen, aber die Zeit habe ich immer nicht. Das ist das, denn ich habe ja auch immer nicht nur die Arbeiterwegen, sondern auch noch die Religionsgemeinschaften und alles Mögliche und die Schule und. Da müsste man mal gucken, ob es von der Geschichtswerkstatt nicht eine Publikation gibt rund um den Wedding oder rund durch den Wedding. Da ist, glaube ich, darüber etwas drin. Oder die Gedenkstätte. Wir haben ja jetzt inzwischen in Berlin eine Gedenkstätte in Niederschöneweide, ist das, glaube ich, nicht. Da mal fragen die Kollegen, die dort tätig sind, die wissen genau, an welcher Stelle das Zwangsarbeiterlager war. Aber jedenfalls, wenn man heute durch die Seestraße geht, man kann es sich ungefähr vorstellen. Ja? Also wenn wir jetzt hier Müllerecker Seestraße, die Seestraße hochgehen Richtung Luise-Schröder-Platz, dann siehst du ja auf der rechten Seite, es ist bebaut, da war der Ostrahmen, da kann nichts gewesen sein. Am Anfang auf der linken Seite ist die ganze Friedhofsanlage, die geht auch ziemlich weit hoch, parallel zum Schillerpark. Und das, was dann danach kam, diese Ecke, die heute mit Neubau, da waren damals Laubenkolonien und Zwangsarbeiterlager. Das ist also ganz einfach der einzige Bereich, der damals nicht bebaut war. Ja? Ich habe nochmal eine Frage zu den frühen 30ern oder so, vor allem zu der Zeit so 32, 33. Da gab es ja in Berlin und auch in Wedding recht viele organisierte Hausgemeinschaften, die in Mieterräten organisiert waren und auch zum Teil sich aufgrund von Wohnungsnot in Mietstreiks gegangen sind und so weiter. Mhm. Das war eine Bewegung, die dann in den Anfang der 30er irgendwann niedergeschlagen wurde. Und ich habe mich aber immer gefragt, so diese ganzen organisierten Hausgemeinschaften, die waren ja nicht weg, die gab es ja immer noch. Und was für eine Rolle haben die im frühen Widerstand gespielt? Und vielleicht, wie sahen die Auseinandersetzungen aus? Also zu der Spezialfrage muss ich wirklich passen, ich weiß es nicht. Also ich habe zu Hausgemeinschaften nicht geforscht. Es ist nur so, wo eben viel Elend war, in der Kösliner Straße. Ja, das ist ja, ich habe da noch so ein altes Foto gefunden und das findet man auch auf der ersten Seite. Da habe ich gegenübergestellt, um die beiden Milieus auch zu zeigen. Ja, da oben ist die Friedrich-Ebert, nee, unten ist die Friedrich-Ebert-Siedlung als moderne Reformsiedlung und oben hier die Kösliner Straße, auch das Elendsmilieu. Ich habe mehrere Zeitzeugen zitiert. Und zwar Kommunisten, damit wir uns hier nicht missverstehen, die selber sagen, wie enttäuscht sie waren, wie schnell im Jahre 1933 in der Kösliner Straße aus den alten kommunistischen Fahnen plötzlich Nazi-Fahnen geworden sind. Und zwar liegt das jetzt nicht daran, dass es Kösliner Straße ist, sondern das, was ich vorhin versuchte, so ein bisschen anzureißen, ein Problem, das mir auch die Zeitzeugen gesagt haben. Wir hatten ja hier auch in der an der Rehberge oben im Norden waren ja auch Laubenkolonien. Dort, wo unorganisiertes Proletariat war, was also nicht politisch erfasst war und nicht politisch geschult war im Sinne des Internationalismus, Antirassismus und. Diese Schichten waren besonders anfällig für die Propaganda der Nationalsozialisten. So sagen, naja, wir sind auch für die Arbeiter. Ja, wenn Sie mal die Reden, meine Hitler-Rede sich ran anhören, ich habe mir mal die zweifelhafte Freude gemacht. Es gibt ja von Leni Riefenstahl den Film Der Triumph des Willens über den einen Parteitag. Ich habe vorher nicht immer gedacht, zieh dir das mal rein. Der hat ja ununterbrochen vom Sozialismus und von Arbeitern geredet. Das ist unglaublich. Und das fing natürlich bei Leuten, die kein kritisches politisches Denken fielen, wo du sagst, naja, die Kommunisten sind für den internationalen Sozialismus und wir sind jetzt, die Nazis sind eben für den nationalen Sozialismus, sind ja auch Sozialisten. Ja? Und da hatten die gedacht, dann setzen wir mal auf die. Das ist also ein Phänomen gewesen, weil sie eben gefragt haben, was wurde dann aus diesen Mieterräten und so weiter. Natürlich war alles selbstorganisierte verboten bei den Nationalsozialisten, das hat es ja nicht gegeben, nicht? Aber gerade dieses Armutsproletariat, diese ganz verzweifelten Unterschichten, waren ganz besonders anfällig, muss man sagen, leider. Ja. Das ist so. Also zu der Problematik gibt es einen sehr guten Roman von Klaus Kauder, mit dem Rücken zu wandern. Ach so. Kann ich nur empfehlen, dass der Herr anspielt auf der Kösliner Straße. Das ist eine Dreier-Sage, da fing 1918 an, eine Sonderrevolution, das heißt durch 1918. Das heißt, der zweite Teil, 32-33, mit dem Rücken zu wandern, wo wirklich auch gezeigt wird, wie die in den Familien Brüche waren, wie Schwester plötzlich mit so einem auch arbeitslos und keine Perspektive. diese ganze Armut, wie er schon sagte, der hat eh nach Hause plötzlich so eine Irre-Schnauze, die er absichtlich immer laut macht und so weiter. Und der Sohn, das ist der Hauptheld, der bei Siemens lernt und da, was sind denn auch Nazis, die ihn wirklich in so einer Kiste einnageln. Also sehr, sehr nachvollziehbar, weil er gerade sagte, diese Armut. Und der organisiert aber auch Widerstand, also der seit sich da fahren, gerade so Nazi-Fahren und so weiter. Kann ich nur empfehlen, dass der Klaus Kollern also endet dann in der nächsten, heißt der erste Frühling, also nach 45, so eine Familiensache. Und der Vater auch, der ist aus der KPD rausgeflogen, weil er nicht sich beteiligen wollte an dieser Propaganda, die Sozialdemokraten als Sozialfaschisten und so weiter. Und dann auch in der Opposition ist, also Klaus Kollern, kann ich nur empfehlen. Sehr gewendet. Ja, also der Bruch ging durch die Familien. Ja, ja. Ja, da war einer ein Kommunist, einer Sozialdemokrat, einer Nazi. Also das war halt schon eine harte Zeit der Auseinandersetzung. Er entschuldigt nicht und zeigt einfach nach, also spannend und unterhaltsam. Also unterhaltsam. Ja. Und man darf eben die ideologische Berieselung durch den Nationalsozialismus, das darf man einfach nicht unterbewerten. Wir sind da heute so, wir haben 1000 Medien, mit denen wir uns beschäftigen können, wenn wir wollen, und können uns kritische Meinungen holen. Und damals war auf das Hören eines Fremdsenders wie London, aber da stand die Todesstrafe, ja, weil nicht, Rundfunkverbrechen war das. Und die Menschen informierten sich und wurden andauernd desinformiert durch die Propaganda. Und wenn die NSDAP eins gekonnt hat, dann die Leute manipulieren. Also das konnten sie, ja. Und berieseln. Und es wurde dann eben Menschen, denen das eben schlecht ist, wurde eingeredet, ihr seid die Größten. Ja? Ihr seid eigentlich die Größten. Und das verfängt dann bei Leuten, wenn ihnen eingeredet wird, sie sind eigentlich dazu berufen, Europa zu beherrschen. Und sie sind als arische Rasse sowieso mehr wert als der größte Teil der Welt. Das fing leider bei Leuten einfachen Gemüts, nennen wir es mal so. Ich hätte noch eine kurze Frage, und zwar, Wedding war ja ein großer Industriestandort natürlich, ja. Auch Teil durchaus der Rüstungsproduktion, ja. Die hier natürlich auch für die Wehrmacht und auch natürlich ein Teil auch für die SS und für die Gestapo natürlich auch Waffen zum Beispiel produziert hat. Und meine Frage wäre, inwiefern weißt du eben von diesen illegalen Parteiorganisationen oder Gewerkschaftsorganisationen, die Sabotage an Rüstungsgütern begangen haben, zum Beispiel auch Richtung Osramhöfe, bestimmte fertigende Städte da waren, wo zum Beispiel versucht wurde, eben auch antimilitaristische Praxis. Ja, also da könnte man jetzt lange drüber reden, wollen wir nicht. Ich tippe es an in zwei verschiedenen Abschnitten. Das eine betrifft die kommunistische Untergrundorganisation von Sefko und Jakob, die sehr stark im Wedding auch war. Da werden auch die Beispiele und die Zeitzeugen werden zitiert, die in den Betrieben versucht haben, Sabotage zu üben, der Rüstungsproduktion. Das ist der eine Zweig. Und der andere Zweig, den Namen hatte ich vorhin vergessen noch zu sagen, er wohnte in der Seestraße, ein sozialdemokratischer Gewerkschaftler, ein wichtiger Mann sogar, Max Uhrig hieß der. Bis 1933 hat er am Schillerpark in der Reformsiedlung gewohnt, dann natürlich arbeitslos geworden und so weiter, zog in die Seestraße und Max Uhrig war eigentlich neben Wilhelm Leuschner, der als einer der berühmtesten illegalen gewerkschaftlichen Kader gilt und der dann auch am 20. Juli hingerichtet wurde, war Max Uhrig hier in Berlin ein Mann der Szene, der ein dichtes Netzwerk von alten Gewerkschaftern des DMV, des Deutschen Metallarbeiterverbandes, was heute die IG Metall ist, war damals DMV, Deutscher Metallarbeiterverband, und die hatten also ihre Kader in den einzelnen Betrieben drin und haben eben auch versucht, die Rüstungsproduktion zu sabotieren. Das ist übrigens ein Phänomen, wenn ich das noch anführen darf, aus Erfahrung eines Menschen, der Interviews gemacht hat mit Ost- und Westberlinern. Wenn ich die Ostberliner interviewt hatte, dann haben die Kommunisten selbstverständlich mit Stolz darauf hingewiesen, dass sie Sabotage, ja, das Buch von Krauser über die Gruppe Uhrig, dass sie Sabotage getrieben haben, während Sozialdemokraten das zwar auch gemacht haben, aber sie haben nicht gerne darüber geredet, weil sie Angst haben, das bringt sie in Verruf. Also da ist diese Psychose noch vom Ersten Weltkrieg, ja, Vaterlandssoße, die haben uns den Dolch in den Rücken gestoßen, ja, um diesen Mythos gar nicht erst wieder aufkommen zu lassen, waren da die Hinweise etwas spärlicher, aber es hat es eben auch gegeben. Aber ein wichtiger Punkt war auch für die Illegalen in den Betrieben, dass sie versucht haben, den Zwangsarbeitern zu helfen. Das ist ja etwas, was also viele Menschen heute gar nicht mehr wissen. Millionen von Zwangsarbeitern haben die deutsche Wirtschaft am Laufen und die Rüstungswirtschaft am Laufen. Und am schlimmsten ging es den Russen, den Polen, den Osteuropäischen, die als Ostarbeiter wirklich wie die letzten, also Lebewesen, muss man sagen, man kann es ja nicht mehr, Menschen kann man ja, menschenwürdig haben die gar nicht gehaust in Baracken, elends gelebt. Und dass man versucht hat, denen mal hin und wieder eine Zigarette oder ein Stückchen Brot oder eine Mullbinde oder irgendetwas zukommen zu lassen. Und da musste man auch immer sehr vorsichtig sein. Das war übrigens auch ein Teil des Widerstandes, humanitäre Hilfe. Ja? Sehen wir vielleicht als nicht sehr politisch radikal an, aber für Menschen, denen man helfen konnte, hat das schon eine ganze Menge bedeutet. Nicht? Und das war eben auch Arbeiterbewegung. Da drückte sich das übrigens auch aus. Es gibt im Jüdischen Museum einen ganz interessanten Bericht übrigens von einer jüdischen Zwangsarbeiterin, Frau Dr. Freund, die dann 1940 noch raus konnte aus Deutschland, emigrieren, ich sag mal lieber fliehen konnte. Die kam dann nach Kuba und hat sich dann hingesetzt und hat einen Bericht über ihre Erfahrungen geschrieben. Und da finde ich Folgendes interessant. Sie war ja in verschiedenen Betrieben als jüdische Zwangsarbeiterin. Und was sie für Erfahrungen mit den Berlinern hatte. Und sie sagt, das war ganz unterschiedlich. In dem einen Betrieb, da waren hauptsächlich nicht ausgebildete einfache Arbeiter und Arbeiterinnen. Und der andere Betrieb war Erich und Grez, ein Facharbeiterbetrieb. Und sie ist in dem Betrieb, wo die Facharbeiter waren, ganz anders menschlich behandelt worden als in dem Betrieb, wo viele einfache Arbeiter waren. Die also, wo man wusste, die sind nicht vorher durch die Schule der Arbeiterbewegung gegangen. Da war die Abfälligkeit und die rassistische Anfälligkeit viel größer als in Betrieben, wo Facharbeiter waren, Meister, die dann doch also zum Ausdruck gebracht haben, dass sie in ihr einen Menschen gesehen haben und nicht ein billiges Werkzeug. Ja, also es ist ein ganz, ganz interessanter Bericht, weil ich versuche immer bei allen Referaten, wenn ich irgendwo zu dem Thema mich äußere, darauf hinzuweisen, es ist der Arbeiterbewegung nicht gelungen, den Nationalsozialismus A zu verhindern und B zu besiegen. Ist nicht gelungen, wissen wir alle. Und trotzdem hat die politisch organisierte Arbeiterschaft in allen ihren Tendenzen Einfluss, humanitären und wichtigen politischen Einfluss gehabt und den man nicht unterschätzen sollte. Man muss aber immer bedenken, nur ein Viertel der Arbeiterschaft ist vor 1933 überhaupt von Gewerkschaften und Parteien politisch erfasst worden. Der größte Teil ist unpolitisch geblieben. Ich denke, das nehme ich auch oder nehmen wir vielleicht auch als Arbeitsaufforderung auch mit tatsächlich. Erstmal vielen Dank. Bitte. Für diesen sehr spannenden Input. Vielleicht können wir das gleich nochmal in einem entspannteren Rahmen beim Getränk gerne. Vorne ist auch noch ein Kühlschrank, wo ich euch gerne noch bedienen könnte mit einem kalten Getränk. Gerne dazu einladen, dass ihr noch etwas hier bleibt, dass wir noch gemeinsam darüber auch ins Gespräch kommen können. Du hast ja nochmal Bände mitgebracht zum antifaschistischen Widerstand. 12 Weddingbände habe ich und dann habe ich noch 3 aus der Mitte. Ich wusste nicht, dass so viel kommen, war natürlich eine schöne Sache. Ist schon mal für die Präsenzbibliothek im Kiezhaus hier vor. Das ist auch für die Präsenzbibliothek. Ich danke dir jetzt schon. Ja. Genau, und wie gesagt, wir wollen natürlich auch Lehren aus der Geschichte auch ziehen und deswegen gibt es nicht nur diese Veranstaltung, sondern wollen wir auch Räume schaffen, eben für eine selbstorganisierte Stadt oder für einen selbstorganisierten Stadtteil mit einer sehr politischen Nachbarinnenschaft, die hier auch ganz klar Position beispielsweise halt eben gegen Rassismus, gegen Nationalismus und gegen diese kapitalistischen Zustände auch vollzieht. Und deswegen möchte ich euch einladen, es gibt hier überall diese Flyer, ihr habt es wahrscheinlich gesehen, dieses Kiezhaus Agnes Reinhold, übrigens auch historisch interessant, nach einer Berlin-Weddinger Anarchistin, die hier tatsächlich in der frühen Arbeiterinnenbewegung auch umtriebig war. Mhm. Genau, der Genosse hat sie hier dann nochmal auf die Box gepackt. Kann natürlich nur existieren, indem es solidarische Nachbarschaften gibt, die diesen Raum auch tragen. Ich habe euch ja schon eingangs erzählt, es gibt viele Organisationen, viele Einzelpersonen, die diese Räume nutzen. Viele sind natürlich an diesem Aufbau beteiligt, aber wir brauchen natürlich immer wieder aktive Leute, die uns natürlich finanziell unterstützen, die unsere Veranstaltungen besuchen, auch mit eigenen Ideen herkommen. Deswegen seid ihr herzlich eingeladen, auch wieder hierher zu kommen, gerne auch zu spenden, weil leider leben wir in kapitalistischen Zuständen, wir müssen auch leider Miete zahlen, wir können uns nicht der Illusion hingeben, dass wir diesen Raum hier geschenkt bekommen, aber wir wollen eben mit diesem Geld ganz sinnvolle Projekte eben von links unten gestalten und deswegen laden wir euch halt auch ein, Finanzfördermitglieder zu werden. Es gibt immer diesen Werbeblock am Ende, deswegen hoffe ich, dass der auch immer wieder fruchtet. Wir gucken dann immer gebannt aufs Konto, ob das dann auch geklappt hat. Andererseits noch die zwei letzten Punkte für Samstag. Betriebsarbeit, organisierte Arbeiterschaft, wichtiger Punkt. Es gibt einen Film von Labournet TV, der nennt sich Luft zum Atmen. Der zeichnet gewerkschaftliche Kämpfe in Bochum am Beispiel des Opel-Werkes nach, wie beispielsweise gegen eine arbeiterinfeindliche Politik dort sich organisiert wurde, auch erfolgreich organisiert wurde. Und wir machen ein Open-Air-Kino an diesem Samstag um 19.30 Uhr auf dem Leopoldplatz, wo ihr herzlich eingeladen seid, vorbeizukommen. Und wenn ihr noch weitere Informationen, zum Beispiel für die Stadtteilgruppe Hände weg vom Wedding, es gibt diese Flyer vorne am Infostand auch nochmal, wo ich euch nochmal darauf hinweisen möchte, dass wir natürlich sehr engagiert sind, hier im Kiez eine stabile Grundlage gegen Rassismus, gegen Nationalismus, gegen diese kapitalistischen Zustände zu schaffen. Und wir haben verschiedene Arbeitsbereiche. Es gibt natürlich die Arbeitsbereiche Antifaschismus, Antirassismus, es gibt die feministischen Auseinandersetzungen, Betriebskämpfe und eben auch die Kämpfe gegen die steigenden Mieten. Omnipräsentes Thema hier gerade, Mietenkämpfe. Möchten wir euch einladen, könnt ihr uns natürlich ansprechen nach der Veranstaltung, wenn ihr euch engagieren wollt oder klickt auf unverwertbar.org, wo es diesen Mitschnitt dann auch natürlich kostenlos zum Anhören gibt. Genau. Und noch eine Veranstaltungsankündigung, die Woche drauf am Samstag ist hier im Kiezhaus um 17 Uhr noch Arbeiterinnenlieder singen. Kann ich gerade von Arbeiterkultur und Arbeitersport, weil der Rote Stern Berlin möchte hier eben zum Singen einladen. Es werden auch nicht nur Arbeiterlieder sein, ihr dürft auch mitbringen, worauf ihr sonst Bock habt. Auf jeden Fall nächste Woche Samstag, 17 Uhr hier. Super Anlass, glaube ich, sich der eigenen Geschichte bewusst zu werden. So, und auf jeden Fall danke ich euch nochmal und auch danke dir nochmal. Ich danke, ich habe mich sehr gefreut, so viele junge Leute zu sehen. Also, genau, erinnern als Kämpfen, der Pathos am Ende. Ich hoffe, dass wir uns wiedersehen. Ja.